Die Schweden. Was die Kinder gesungen hatten, sollte bald wahr werden. Der Schwede kam. Vor ihm ging die Angst her, hinter ihm die Not und neben ihm die Pest. Bet, Kinder, bet, morgen kommt der Schwed, morgen kommt der Ossenstern, der wird Kinder beten lernen. Damit brachte man die Kleinen zu Bette, sie lernten es und sangen es auf dieselbe lustige Art, wie sie den Maikäfer und die Sonnenkälbchen das Fliegen lehrten, so dass es den großen Leuten kalt über den Puckel lief. Überall wurde vom Frieden gesprochen, aber kein Mensch glaubte, dass es dazu kommen würde. Noch nicht einmal, als Oxenstierna in Celle Aufenthalt nahm und von da nach Osnabrück reiste, wo die anderen waren, die das Fell des Reiches versoffen. Eher glaubte man an das Ende der Welt, und überall liefen Leute herum und schrien: »Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen!« Selbst der Prediger ließ mitunter den Kopf hängen und sagte zu seiner Frau: »Margarete, es ist schwer, nicht an Gott zu zweifeln, wenn man hören muss, wie es zugeht. Der Fiekenbauer hat erzählt, dass die Schweden Kinder zum Spaß martern, und bei dem Trosszuge, den er zuletzt überfallen hat, waren 8 junge Mädchen vom Stande als Packträgerinnen, und die Schweden schlugen mit den Peitschen auf sie ein wie auf das Vieh. Doch das ist das Wenigste, was sie auszustehen hatten. Gott, mein Gott, warum lässest du ein solches geschehen?« Er hatte es sehr schwer, denn die Bauern murrten wieder den Herrn. »Was hilft uns das ganze Gutsein«, hatte Schäfenkasper gesagt, »wenn man davon doch nichts hat als Angsten und Sorgen?« Aber er hatte doch geschwiegen, als der Prediger ihm sagte: »Schäme dich, Kasper, hast gesunde Kinder und eine blanke Frau und jeden Tag genug zu essen.« Dem geistlichen Herrn ging es aber oft nicht anders als dem Hausmann und dem Wolfsbauern und allen übrigen ebenso, sogar dem Rammlinger, denn er war eines Tages angekommen und hatte gesagt: »Ich habe es dicke. Ich will hinter dem Pfluge hergehen und abends mit dem Lütchen spielen, aber nicht alle paar Tage lebendige Menschen umbringen.« Er hatte sich bei Kleinen an seine Trina gewöhnt, besonders als hinter dem Jungen ein Mädchen ankam, denn ein Schürzennarr, wie er einmal war, hatte er sich darüber ganz verdreht vor Freude angestellt, und wenn er eben Zeit hatte, schleppte er sich mit dem Kinde ab. Auf seine Trina ließ er nichts mehr kommen. Sie hatte ihn einmal dabei getroffen, wie er die Lütchenmagd im Arme nahm, ihm eine grässliche Schande gemacht und geschrien: »Noch ein einziges Mal und ich gehe mit dem Lütchen ins Wasser!« Da hatte er es mit der heiligen Angst gekriegt und ihr hoch und teuer gelobt, dass er die jungen Schuhe ausziehen und sich wie ein Kerl aufführen wolle. Was seinen Hof und das Dorf anbetraf, so hielt er auch Wort. Aber er war viel unterwegs, und da es in den Dörfern an Männern mangelte, so wurde es ihm sauer, sein Versprechen einzuhalten. An einem schönen Maimorgen ritt er mit einem der wildesten der jüngeren Wehrwölfe, Schierhorns Helmke, durch das Bullenbruch. Er hatte eine Laune wie ein Schneekönig, denn er hatte es bei Wesemanns Lotte gut getroffen. »Schöne Luft von Tage, Helmke«, sagte er und schlug sich seine Pfeife an. Als sie brannte, sah er über die Heide: »Helmke, kick, 2 fremde Reiter, Schweden oder so etwas, wollen doch einmal ein bisschen hin und ihnen die Tageszeit bieten. Was meinst du?« »Immer höflich«, sagte die Krähe und machte jedes Mal einen Diener, wenn sie dem Piwit ein Ei aussoff. Schierhorn war gleich mit dabei. Sie hingen die Bleiknüppel über die Handgelenke, zogen die Pistolen und ritten in guter Deckung den Reitern entgegen. Den ersten schoss der Rammlinger aus dem Sattel, aber da sah er auch, dass er nicht 2, sondern ein ganzes Dutzend Schweden vor sich hatte. Und jetzt hieß es den Hasen machen und aus den Gäulen herausholen, was drin war. Es knallte zwar ein paar Mal hinter ihnen her, aber außer Helmkes Grauschimmel, der den halben Stert messen musste, blieben sie heil. Als sie aber meist an der Wohlt waren, kamen ihnen 10 andere Schweden in die Möte, und da konnten sie nicht anders, als dass sie sich im Busche bargen. Die Schweden suchten noch eine Weile herum, zogen dann aber ab. Unterwegs trafen sie 2 Tatarnweiber an, bekamen aus denen heraus, dass in der Wohlt ein Dorf lag. »Beses Leid, die da wohnen, Herr Hiebsches«, sagte die Alte, und die Junge schmiss dazwischen: »Machen alles tot, was gutes Leid ist, Soldaten und Zigeuner.« Der Wachmeister sagte: Oha, also da stecken die Brüder. Na, die wollen wir aber ausschwefeln. Er nahm die Weiber mit und ritt spornstreichs nach Fuhrberg, wo Graf Königsmark mit viel Volk lag und machte Meldung. Mitten in der Nacht wurden 150 Mann losgeschickt, die so lange in der Margetheide lagern mussten, bis es schummerte. Es war noch ganz grau, da hörte Giert, der mit Bolles Atze die Wache vor dem Bullenbruche hatte, sie herankommen. Er blies, aber da hörte er es auch schon am Kohlenberge tuten. Und bei der Dornkuhle ging es auch los. Die Schweden waren von drei Seiten zugleich gekommen. Mit knapper Not konnten die Peerhobstler sich und ihr Vieh in dem Wall bergen. Der letzte war der Wulfsbauer und hinterher kam Scheves Kaspar gewankt. Er hatte noch schnell das Bild des Herzogs aus der Dünze mitgenommen und die gelbbunte Katze. »Damit die Kinder doch was zu spielen haben währenddem«, sagte er. Die Schweden pirschten sich vorsichtig an das Dorf heran. Alles war still, bloß die Hühner gackerten und die Schwalben zwitscherten. Die Gewehre in der Hand machten die Soldaten sich an die Häuser heran, kein Mensch war zu finden. Sie suchten Schuppen und Keller nach, alles war leer. Es wurde ihnen unheimlich zumute. Aber da kam ein Reiter mit einem schwedischen Mantel angelaufen, den er auf Horstmanns Hofe gefunden hatte, und nun wurde gründlich nachgesucht und eine ganze Menge Waffen und Kleider wurden gefunden, die ganz augenscheinlich totgeschossenen Schweden gehört hatten. »Und wenn ich ewig und drei Tage suchen soll«, fluchte der Hauptmann, »finden will ich sie, und dann könnt ihr euch mit ihnen einen kleinen Scherz machen, Leute.« Die Soldaten lachten, aber nicht so ganz von Herzen. An die 3 Stunden dauerte es, bis sie den Ringwall fanden, und 11 Mann stürzten sich dabei in den Wolfskuhlen zu Tode. Die anderen kamen heil hin, konnten aber nichts sehen, denn die Dornen lagen haushoch und waren fest ineinander gewrickt. »Paar Mann auf die Bäume, zusehen, was da nun ist«, befahl der Anführer. 2 Leute kletterten in die Tannen. Kaum waren sie so hoch, dass sie den Mund aufmachen wollten, da knallte es 2-mal und beide fielen wie die Säcke herunter. »Schweinebande«, schimpfte der Hauptmann, »fort mit dem Kram da!« Die Soldaten zogen die Dornen weg, mussten aber Stück um Stück losbrechen, so fest saßen die ineinander. Aber dann horchten sie auf. Im Walle wurde geblasen. Unheimlich hörte sich das an, als wenn die Katzen quarten und die Wölfe hinterher heulten, und dann fing es an zu bimmeln, erst langsam, dann immer schneller, und hinter dem Walde fing das Tuten und das Bimmeln an 3 Stellen zugleich an. Die Soldaten sahen sich um, die Sache gefiel ihnen nicht so ganz besonders. »Na, wird's bald!« schrie der Offizier und schlug die Leute, die bei dem Dornenverhau waren, mit der Peitsche über den Rücken, dass es klappte. 30 Mann hierher, aber ein bisschen fix!« Die Soldaten arbeiteten, dass es krachte. Ein Rabe flog über den Wall hin, rief laut und machte einen Bogen, der Schwarzspecht lachte und die Markwarte schimpften über den Lärm. »Feste, feste!« schrie der Hauptmann. »In 1 Stunde müssen wir sie haben! Wollen den Buschkleppern mal zeigen, was es heißt, fromme schwedische Kriegsleute abzuschießen wie Rehböcke! Immer weiter! Je früher wir hier fertig sind, umso eher kommt ihr zu euren Mädchen!« Fieken Ludolf lachte. »Oder auch nicht«, sagte er und sah den Wulfsbauern von der Seite an. Mit dem war der Tag schlecht Kirschenessen. »Du treibst dich bei den Weibsleuten rum«, sagte er, »und wir können dafür den Buckel hinhalten. Eine Schande wert ist es. Ich habe es mir aber immer gedacht, dass du uns noch einmal eine schöne Suppe anrühren wirst. Aber was hilft das alles? Jetzt heißt es, keine Kugel unnütz, keinen Zoll Fell gezeigt und alles getan, was ich sage. Und wer sich danach nicht richten tut, der soll es so haben, wie er es verdient.«